Byte FM. Es ist 23 Uhr. Antikörper auf Byte FM. Are you a good-looking bad motherfucker? Are you a bad-looking good motherfucker? Integrated Tech Solutions. Building a bridge to a better tomorrow. Resources, network, applications, solutions. ITS is a system of lifestyle and industry applications designed to curate a desired multi-experience. Using a unique hybrid of machine learning and on-site scrum sessions, our specialists have redefined tech-centric problem-solving. Disrupt, innovate, refine, advance systems. ITS, offering streamlined implementation of attainable solutions. ITS is not responsible for any instances of bodily injury or economic downturn that may occur while using ITS patented technologies. All ITS patents are understood as living patents and may not perform as originally intended. Applicants are expected to live within the ITS housing and nutrient grid. ITS Soundbath is understood to still be in beta form. ITS is not a cult. Buddha, this is Caleb Nichols, and you are listening to Anticorper on Byte FM. Stop your running about. It's time you straighten right out. Stop your running around. Making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Then you will suffer. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. Euch recht herzlich hallo zur 87. Antikörpersendung am 11.11. Alaaf und Helau, das war gerade Rudy, a message to you. Ihr kennt es vielleicht von The Specials, das ist Original. Das legendäre Album Rocksteady with Dandy wird als Expanded 2 CD Edition nächste Woche am 17.11. auch von Cherry Red Records veröffentlicht. Da solltet ihr zugreifen. Super, Dandy. Rudy, a message to you. Jetzt kommen wir zu Wonder Records aus Naumburg. Und ich habe mir zwei Singles ausgesucht, die ich euch vorspielen möchte. Die erste, das ist Jailbait von Vicky Venom, Susie Sleece und Joey Deuce. Schon ein paar Monate raus, das Ding. Und die Single ist 300 Mal gepresst worden. Also haut rein, wenn ihr noch eine haben wollt. Die kommen aus New Hampshire. Ihr Album heißt Jailbait. Hier sind Tramp. Hey Vic, how you doing? Oh, hey Sus. You know, could be better. Why? What's the matter? I got this trick. He's like into a jailbait fetish or something. Jailbait? Ugh. Yeah. He's on his way to see me, though, so I guess I'll just see you later. All right, later, Vic. Hello, this is Vinny from Vegas, and you're listening to Anticorper on Byte FM. Chilita. Hallo, hier ist Yves von Moving Targets. Sie hören Antikörper auf Byte FM. Ja, ihr habt zwei Singles von Wanda Records gehört. Zuerst Tramp, Jailbait, dann die Band Jenny aus Mexico City mit Trajinero. Die B-Seite ist Kids of Today, eine spanisch-englische Single, beide Singles, 300 Stück. Haut rein, wer die haben wollt. Und danach noch The High-End, Scene Queen vom Rumba Records Album Nothing to Hide. So, jetzt kommen wir zu, muss ich erstmal gucken, haha, Gregor Samsa von Sounds of Subterranea, von diesem wunderbaren, tollen Label, re-released zwei Alben einer japanischen Band, die heißen The 50 Kaitens. Und Schande über mich, ich habe sie noch nie von dieser Band gehört. Aus Osaka, Japan. Ich habe mal gegoogelt, beide Alben, No Biribiri und No Gaya, mit 3a am Ende, von 2005 bzw. 2007, sind auf Warner Records Japan veröffentlicht worden, auf Warner Records. Also hört euch das mal an. Ich fiel mir auch nicht schwer, einen Song auszusuchen, denn sie sind alle auf Japanisch, aber ein paar Songs haben englische Titel und einen habe ich mir ausgesucht. Hier sind so 50 Kaitens und Saturday Night. Woo! Fuck you! Hallo, hier ist Lars von The Radio Field und ihr hört Antikörper auf Byte FM. Wir sind die Popperklopper. Ihr hört Antikörper auf Byte FM. Viel Spaß. Unser Bock hat sie so gut drauf. Der passt immer auf alles auf. Fühlt er die zu gehen, wir kehren. Und die Mitbürger belehren. Passt du in sein Muster rein. Wird er immer freundlich sein. Schikanieren gegen alles, wenn dich protestieren. Wer kein echter Deutscher ist, ist Moslem, schwul oder Terrorist. Ängste verwandeln sich in Hass, weil Fremdes nicht in sein Wort passt. Weil er ein scheiß Nazi ist, scheiß Nazi ist. Er kennt sich aus mit den Gesetzen, zu schwarzen Schafen gibt es Hitze. Er hat sich in die im Blick. Das ist der ganze Sonderkick. Er ist schon länger arbeitslos. Wie passt das in sein Weltbild bloß? Ordnung ist Ja, das waren Popperklopper, die begleiten mich auch schon seit 30, 40 Jahren. Damals habe ich sogar noch Punkrock gemacht. Da fand ich Popperklopper immer etwas zu primitiv, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Band schon kenne. Aber jetzt erst, seit dem aktuellen Album Wahnsinn weltweit, bin ich Fan. Das muss ich wirklich sagen. Die haben sich unglaublich entwickelt. Popperklopper war das mit Dorfnazi. Und davor, nach den durchgeknallten Japanern, The 50 Kitens, waren das King Cornelius and the Silverbacks. Und ich habe auch schon ihr erstes Album super gefunden, Swinging Simian Sounds. Und ich dachte immer, die kommen aus Japan. Kommen sie nicht. Sie kommen aus Perth, Australien. Und das Stück Monkey Man, was ihr gerade gehört habt, ist eine Coverversion von Baby Huey and the Babysitters. Ich habe es noch nie gehört. So, Popperklopper haben es eingeläutet. Jetzt gehen wir nach Deutschland und wir hören ein paar deutsche Punk-Songs. Wir starten mit einer super guten Punkband aus Köln. Die liebe ich. Die heißen Detlef. Und die machen ein neues Album. Human Resources wird es heißen und kommt am 8. Dezember auf Backraufer Vita Records. Das dritte Album nach Kaltakquise und Supervision. Und die erste Single daraus heißt Alle sind so schön. Hier sind die großartigen, wunderbaren, super tollen Detlef. Hallo, wir sind Isoscope. Und ihr hört Antikörper. Auf Byte FM. Musik. Hi, das ist Jonas von Schatten und ihr hört Antikörper. Ja, wunderbar, oder? Ihr habt einen kleinen Punkrock-Block aus Deutschland gehört. Der Anfang war Detlef, alle sind so schön, die neue Detlef-Single. Danach Isoscope, How Do They Know vom wunderbaren Album Conclusive Mess auf Noise Solution, letzte Woche auf Noise Solution am 3.11. veröffentlicht worden. Und danach eben gerade Schatten, der Song hieß Urlaub, von der Gruppenchat-EP Hanseplatte Missy Tunes am 13. Oktober veröffentlicht. Isoscope war für Marco Pleil und Arne Gesemann, Schatten war für Danny Steinmeier, mein lieber Kollege von Byte FM. Jawohl, so, es gibt eine neue Idols-Single. Das neue Album von Idols wird TANGK heißen auf Partisan Records nächstes Jahr. 16. Februar wird es rauskommen. Die erste Single heißt Dancer. Wir hören den Radio-Edit von Idols. So to speak, my friend. This is Jim from Das Damen, and you're listening to Anticorper on Byte FM. This is Citric Dummies, and you're listening to Anticorpo on Byte FM. We'll be right back. Ja, ich muss mal sagen, das ist eine meiner 10 Lieblingsalben des Jahres 2023. Das waren gerade Citric Dummies mit dem Song Everyone I Know Will Forget Me vom Album Zen and the Arcade of Beating Your Ass. Und das Album erkennt ihr sofort. Das ist eine Hommage an Husker Du Zen Arcade. Die Band kommt aus Minneapolis, haben schon 4 Alben, glaube ich. Davor die neue Single von Gewalt, Trans und Monika in Scherben. Cloud Sill hat sie am 16. Oktober veröffentlicht vom neuen Album Doppeldenk. Das kommt auch nächstes Jahr. Ja, was haben wir noch? Eine neue Band habe ich entdeckt auf Phantom Records, einer meiner Lieblingslabels, wurde veröffentlicht auf der Army of Dolphins EP. Die Jungs kommen aus Frankreich, Jungs oder Mädchen, ich bin mir gar nicht sicher, wer da mitspielt, die heißen Meat Shirt. Das Stück heißt All Right mit Ausrufezeichen, das hören wir jetzt. Los geht das. Hi, das ist Mitch McGregor von Split System. Du hörst Antikörper auf Byte FM. Liebe linke Spießer, hier ist der Typ von Sexbeat und ihr hört Antikörper auf Byte FM. Troubled times, trouble resting on my mind. Babe, I ain't got you, and you're just my kind. I need your little girl to ease my troubled mind. To ease my troubled mind. These fools are breaking up my world, and I need your little girl to hold you near, to talk and be sincere. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. The talk is of an end to all of which we depend. But come over here, child, and you I will defend. I need your little girl to ease my troubled mind. To ease my troubled mind. To ease my troubled mind now. To ease my troubled mind. Ja, ihr hört Antikörper auf Byte FM und ich muss mich mal wieder ein bisschen beeilen, weil ich noch ein paar Songs auf der Schippe habe. Ihr habt gerade The Headcoats gehört, davor die neue Split System Single und jetzt kommen wir zu einer Band, die nennt sich Why Bother? Mit Fragezeichen. Verbally Transmitted Diseases habe ich mir ausgesucht vom neuen Album Calling All Goons auf Feel It Records. 27. Oktober rausgekommen, das vierte Album. Hier sind Why Bother? Alex von Soralin. Ihr hört Antikörper bei Byte FM. Don't know what it is about, but me. One is more than I give, and I don't know. Ja, das war die 87. Antikörpersendung am 11.11. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Name ist Marc Kovasch. Ich bedanke mich bei all meinen wunderbar lieben Zuhörern und bei meinem Schatzi Florian Weber hier im Zabo-Hays-Studio in Nürnberg. Ich verabschiede mich mit Suralin, einer ganz tollen deutschen Band. Ich habe mir gleich zwei Songs ausgesucht, den Song Tatort und den Song Motorik nacheinander vom Nothing is the News Album, das neue Album auf It's 11 Records. So, das Stück ist übrigens für den Sohn des Bassisten, der hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Du bist 10 Jahre alt, mein Lieber. Den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Egon oder Erwin, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Alex heißt der Bassist. Hier sind Suralin und ich bin raus. Ciao, tschüss.